Auf drei, auf zwei, jetzt auf eins, auf jetzt. Herzlich willkommen zu Fetzenschädel. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von... Wem? Irgendein Shampoo. Augenblick. Sei modern und elegant. Wähle die Frisur, die alle Vorzüge zur Geltung bringt. Je persönlicher das Haar zugeschnitten ist auf die Trägerin, umso kritischer wird es betrachtet. Umso sorgfältiger muss es gepflegt sein. Elida Shampoo macht das Haar wundervoll schmiegsam, seidenweich und glänzend, diskret duftend. Zur nächsten Kopfwäsche nur das sodafreie Shampoo Elida. Vor mir sitzen zwei Personen, eine Frau, ein Mann. Beide haben dunkle Augen und lachen mich an. Servus. Servus, Hansi. Hallo, Tom. Biene, du darfst ruhig reden. Hallo. Biene ist noch am Telefon beschäftigt. Ich habe gedacht, er begrüßt mich, sagt Servus Hansi und dann schaut er mir an, sagt nichts. Servus Biene. Hallo. Wir fangen an mit einem Tischgebet. Mhm, gerne. Da oben ist Jesus. Mhm. Oben in der Ecke. Im Herrgottswinkel. Im Herrgottswinkel. Ich muss dazu sagen, wir haben hier in der Hütte ganz viele Jesusse, ganz viele Kerzen, ganz viele Lampen gehabt, weil wie wir die Hütte bekommen haben, haben wir ordentlich ausräumen müssen. Aber mir fällt kein Tischgebet ein. Ich habe immer so die ich kenne es. Lieber Gott, segne Flott. Amen. Amen. Ich wünsche mir nämlich immer wieder, in ein Bobo-Lokal zu gehen. Da mir was zu essen bestellen und dann ein Gebet zu sprechen, nachdem ich ordentlich von den Slackern dort geduzt worden bin. Sehr, was du es kriegst. Aber darfst du beten oder bist du aus der Kirche austreten? Ich bin ausgetreten, aber ich darf doch beten. Ich glaube, dass man beten darf. Würde eher was anderes beten. In Ewigkeit Einhorn oder sowas. Hm? Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Beerdigung und wie das so ist, Leichenschmaus, ne? Irgendwann einmal ist dann die Beerdigung vergessen und alle das Essen kommt schon und dann ist plötzlich tatsächlich der Kaplan aufgestanden und ding, ding, ding gemacht, bevor wir nun dieses Mahl zu uns nehmen wollen, wir beten. Und alle haben so bepisst reingeschaut. Ah, no. Ist aber bisher ist nur ein einziges Mal passiert. Ich habe das auf einer Beerdigung erlebt, dass in der Kirche eine schon sehr hungrig war, die weiße Gummistiefel angehabt hat und dem Pfarrer geholfen hat. Und die hat die Kommunion gekaut mit offenem Mund, so richtig. Und dann hat sie vom Messwein getrunken und hat so richtig Gluck und man hat richtig ihren Kehlkopf gesehen. Und dann hat die Dame hinter mir in der Bank gesagt, das sauft den ganzen Kölch aus. Und daraufhin bin ich mit meinem Bruder in Lachen ausgebrochen bei der Beerdigung meines Scheiße. Großonkels. Und die Großtante ist vor uns gesessen. Ich habe schon vermutet, sie wird nie wieder ein Wort mit mir sprechen. Sie hat es dann aber verstanden, weil sie hat sich das selbst gedacht. Also sie sauft den ganzen Kölch aus. Ist das eigentlich bei euch echter Wein oder ist das Traubensaft? Keine Ahnung, habe ich nie getrunken. Ich bin nicht so heilig. Bin nie zum Heiligen Gral gekommen. Bei uns ist das ja, glaube ich, nur Traubensaft. Ich habe keine Idee. Ich weiß es nicht. Kommt auf den Pfarrer an und auf seinen Alkohol. Ist es manchmal habe ich das beobachtet, dass der Pfarrer den Wein gar nicht hergibt. Also, ja, wen soll er denn den Bürgern, Wein geben? Naja, die Ministranten sind zu jung. Nein, dann stellen sie nicht alle in den Kreis und dann hast du Christi Leib für dich gegeben und du sagst dann Amen oder sowas. Nein, man kriegt nur die Kommunion bei uns. Mhm. Ja, das Brot. Ja. Nein, nicht das Brot. Und ein Wein trinkt sie nicht? Ja, das Heilige. Ja, aber es ist ja das Brot. Ja. Symbolisch. Aber trinken hat noch trinken tut nur der Pfarrer. Nein, da kannst du, wenn du willst, vorne dort, wo das Kreuzzeichen macht, aus dem Häfen außer trinken, wenn du willst. Ja, wo alle schon reingegriffen haben. Ja. Bei der vorletzten Beerdigung hat der Priester gesagt, derjenige, der sich dazu berufen fühlt, kann zur Kommunion gehen. Also, nein, der geht. Beichtet hat, der darf zur Kommunion gehen, aber der noch seine Sünden hat, der darf nicht zur Kommunion gehen. Das ist das Verlorene. Was für eine Religion bist denn du? Ich bin Atheist, aber ich bin auf evangelisch getauft. Wo geht man da hin am Sonntag? Du bist evangelisch? Ja. Hast du das nicht gewusst? Nein, ich bin ein Lutrischer. Es ist ein Wunder, dass wir miteinander reden. Yeah. Bist du noch dabei? Ich bin ausgetreten. Schon ganz lang. Extra vorher, bevor ich jemals aufgefordert wurde, was zu zahlen. Welches Jahr? Weil ich mir gedacht, irgendwann während ich studiert habe, 2001 oder so, zwei, drei. Ah, war das die? Weil ich mir gedacht habe. Rennzeit. Ja, genau. Ich will jetzt diesen Witz mit schlechtester Platz am Buffet, aber das ist jetzt. Machen wir jetzt nicht. Ja, ja, nein. Ich nicht. Also jeder, der irgendwas kennt, kennt den Witz. Das ist der älteste Witz. Dom kennt den, glaube ich, nicht. Gell? Ist egal. Er ist wirklich gut. Google ihn nachher. Und bin ausgetreten, habe ich gedacht, ich tritt aus, solange ich noch nichts zahlen muss. Damit sie richtig wissen, ich tritt aus Überzeugung aus und nicht wegen dem Geld. Ah. In your face, habe ich mir gedacht. Ein von mir hat ihnen einen Brief geschrieben und sage, ich tritt aus. Dann haben sie ihn zurückgeschrieben, warum? Und er hat gesagt, ich bin schwul. War nicht schlecht. Kommt zu uns. Er war wirklich schwul. Werde Pfarrer, werden sie dann gesagt haben. Ja, wollten ihn dann nicht mehr haben. Naja, das Magistrat Graz hat ja ein Formular zum Kirchenaustritt, in dem zwei Tippfehler drinnen waren. Das habe ich ihnen ausgebessert mit Rotstift. Habe Fehler F dazu gemacht und habe sie dann auch gefaxt. Also wir wissen gar nicht, was dann rausgekommen ist. Nein, angerufen worden bin ich nachher, weil das jetzt wirklich viel von der Diözese, dass mein Ernst ist. Spannendes Thema am Anfang, gell? Also total spannend, ja. Ja, dann geht eh gleich nahtlos über. Erzähl uns was über Tinder. Die du von mir sitzt und in den Telefon schaust. Ich habe versucht, jetzt was zu finden, was interessant ist. Was? Eine interessante Tinder-Stelle, aber mein Tinder-Profil wurde gelöscht. Eine interessante Stelle. Ja, du als Frau lernst ja viele Leute, Männer. Das ist ganz erstaunlich. Innerhalb schnell, kurze Zeit kennen, Männer. Männer machen das nicht so. Also Männer haben. Was sagen so die Männer, mit denen es 0 bis 20 Matches. Und ich habe halt über 300 gehabt. Das ist so ein bisschen Spieltheorie, oder? Der alle matcht, der kriegt mehr. Ja, vielleicht. Ich bin nie bei Tinder gewesen. Ich habe nur ein bisschen mit der Biene ihren Account gespielt. Weil es ist ein Spiel, haben wir gestern festgestellt. Ja, aber es hat ja funktioniert. Also für viele Menschen funktioniert das ja. Hast du Spiel gesagt? Spiel. Es ist schon eingebürgert da. Möchtest du einen Wiener Akzent annehmen? Ja. Ich hab extrem gern. Jetzt die Statistik gelesen. Magst du nicht nach Madeline ziehen? Ich habe jetzt die Statistik gelesen. Das ist eine Statistik. Über das 30% oder was, ein Drittel, das weiß ich nicht, aller Ehen schon aufgrund von Computerprogrammen zusammengekommen sind. Also Tinder und Parship und wie die ganze Scheiße halt heißt. Und das sind ja eigentlich alles Algorithmen, die Leute halt zusammen meddeln. Also bis auf Tinder wahrscheinlich, weil Tinder ist ja kein Algorithmus, gell? Da geht es nur um die Nähe. Aber diese ganzen Parship-Sachen und so. Und dann hat irgendjemand geschrieben, das ist cool, weil die Computer fangen jetzt an, uns zu züchten. Ja. Dann haben wir gedacht, geil. Stimmt. Irgendwann einmal fallen uns dann auch die Haare aus und wir kriegen ganz kurze Piers. Und dann wird man in so einem Rad laufen. Ja, ein bisschen gespenstisch ist es schon. Ja, nein, was ist immer, wenn es den Leuten taugt, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ja, aber letzten Endes ist ja das Medium, das Internet, ist ja auch nur eine Form einer menschlichen Ausprägung. Ne? Und die Maschinen, die wir dazu programmiert haben, und die haben wir programmiert und nicht andere Maschinen, die machen halt das, was sie sollen und sind halt auch nur so gescheit wie die Leute, die sie programmiert haben und werden nicht gescheit. Oder Artificial Intelligence, ja, großes Thema. Ja. Also wir sind ja schon fertig. Nö. Aber wo geht das hin? Also ich wollte nur gesagt, wir sind bei 9 Minuten, gell? Die Biene hat ja ein tolles Tinder-Projekt, oder? Weil jetzt war ja Facebook so gemein und hat mir nicht geglaubt, dass ich Fräulein Wunderhaas, erstaunlicherweise. Ein Lebensprojekt. Mit Vornamen, gell? Mit Vornamen, ja. Nachnamen Biene. Ja. Fräulein. Fräulein Wunder. Das letzte Mal, wie ich jemand Fräulein angesprochen habe, hat sie zu meinem Männlein gesagt. Da habe ich gesagt, Thomas Mann, bitte. Ich heiße nämlich Thomas. Wir haben die nicht begrüßt. Das stimmt. Doch, ich habe gesagt, Tom. Hallo Tom, habe ich gesagt. Mhm. Wohl, kann man nachhören. Kann man nachhören. Ist schon im Internet. Und was ist dann passiert? Mein Projekt war, dass ich lustige Profilfotos abfotografiere, also einen Screenshot mache. Weil Männer extremst lustige Fotos haben. Von sich selber oder von ihren Autos? Ja, das haben sie auch. Das sind aber nicht, das ist halt nicht zur Kategorie lustig, meiner Meinung nach. Das ist eine andere Spaßorientierung. Und ich habe beschlossen, ich mache eine Ausstellung damit. Ich glaube, dass das rechtlich nicht ganz so gut geht, aber ich warte noch ein paar Jahre. Dann. Ja, du kannst ja die Klienten fragen, ob du es veröffentlichen darfst. Anonymisiert. Bin ich ja nicht, die Leute. So. Das ist das Problem. Und da sind auch Gesichter zu erkennen? Teilweise. Dann ist schwierig. Nein, ich habe gedacht, ich könnte überall ein Katzengesicht drüber kleben. Stimmt eigentlich. Oder ein Faultier. So wie, also, da freut sich der sicher, der nur seinen Oberkörper reingetan hat. Und welche Fotos? Man hat dann Einblick in Facebook-Bilder, wenn die Leute bei Tinder angemeldet sind? Man kann gewisse Bilder auswählen, die dann auf Tinder zu sehen sind. Aber du musst jetzt aber nicht unbedingt Hochdeutsch reden. Ja. Also du kannst bei dem Dialekt reden. Und man kann seine Freunde und Freundinnen sperren, die die eigenen Freunde sind? Oder haben die sie stolpern die dann auch über den Profil? Die stolpern auch drüber, die... Jetzt ist Schweigeminute. Schreckminute. Man sieht sogar die Verbindungen. Wer mit wem verbunden. Also wenn du gemeinsame Freunde hast und so. Du wolltest eigentlich Kunst machen und dabei eventuell noch Mehrwert. Mehrwert? Oder? Getting laid? Naja. Ja, wie das halt so ist, ne? Mal schauen. Mhm. Ich hab mir gedacht, ich schau mal. Ja. Und schauen kostet nichts. Ja, eh. Das ist wie zum Kühlschrank gehen und mal schauen, was drin ist. Und welche Profile haben die da angesprochen? Also was funktioniert und was funktioniert nicht? Nee, ich glaube. Du hast zum Beispiel, ich habe eine Affinität zu Fahrrädern und ich finde dann irgendwelche Leute, die auf Fahrrädern sitzen, die sind dann so wie ich. Mhm. Yeah. Die finde ich dann sympathischer. Ja, das stimmt. Aber die meisten Männer haben ein Selfie von sich im Auto. Mhm. Ein Kitesurfing-Foto. Und die kein Auto haben, im Autobus. In der U-Bahn. In der U-Bahn. Ganz schick mit den Armen ausgehängt aus dem Fenster. In der U-Bahn. In der U-Bahn. Zum Abklatschen mit der Nachbar-U-Bahn. Ja. Yeah. Dann so ein Kitesurfing-Foto. Klettern ist auch sehr modern. Tiere, ja. Snowboarden. Hast du schon gesagt, oder? Snowboarden, nein, habe ich nicht gesagt. Das okay. Vor zwei Wochen, glaube ich, mal gesagt. Das ist so das Klassische. Wie erfolgt die Anbahnung? Die Anbahnung erfolgt, man schaut sich eines oder mehrere Bilder an von der Person und tut dann nach rechts um mich wischen am Handy oder nach links. Das war mir klar, aber... Und dann schreibt man sich. Man schreibt sie ja, an. Ja, ich glaube, dass Männer... haben, dass sie das, also dass sie den Frauen schreiben müssen. Ja klar, ist ja im normalen Leben genauso, oder? Aber meistens. Mir war das ja wurscht. Ja, ich habe bei allen einmal Huhu geschrieben und dann passt schon. Wann? Meistens im Laufe eines Schriftverkehrs merkt man, dass der andere Mundart redet oder nach der Sprache redet. Merkt man das eigentlich? Oder muss man das? Manchmal merkt man das. Merkt man das. Ja. Aber ich habe ja mit manchen Mundart geschrieben. Ach so. Und mit manchen Hochdeutsch. Und mit manchen Englisch. Wahrscheinlich alles. Wer ist ja Engländer geworden, oder? Briten, Amerikaner. Oder weiß ich. Irgendwo her geworden. Ich weiß gerade, auf Urlaub da geworden. Und gibt's da Unterschiede? Schauen die, haben die ein anderes Profilfoto oder so? Nein, nee, die Brasilianer haben zum Beispiel alle von sich. Brazil Cut. Sehr freizügige Fotos, sagen wir es mal so. Bimbi-Fotos? Nein, Bimbi-Fotos nicht. Geht doch nicht auf Facebook, das geht ja gar nicht. Das? Ich glaube, das ist schon, dass also das geht. Also geht nicht, aber Bimbi-Fotos schon, oder? Ich glaube schon, dass das irgendwie, du musst das auf Facebook ja nicht sichtbar machen für alle, dass du das auf Tinder verwenden kannst. Aha, ja. Glaube ich halt. Aber mir sind wenig Bimperl begegnet eigentlich, muss man sagen. Für das, dass es eigentlich so pimperlastig sein sollte. Also ist es gar nicht. Und kannst du diese Möglichkeit, Leute kennenzulernen, weitergeben, weiterempfehlen? Muss man das heute als moderne naja, Person? Naja, ich glaube, dass es sehr vielen Menschen peinlich ist. Mir ist ja selten was peinlich. Und ich glaube, wenn man so wie mit allen Tools, wenn man damit gut umgehen kann und das einerseits nicht zu ernst nimmt, andererseits ja, für sie gut nutzen kann, dann passt das schon. Dann ist er schon in Ordnung. Ich glaube, also ich habe für mich beschlossen, wenn ich mich ärgere oder wenn es mir nicht gut geht damit, dann lösche ich den Schaß. Ja. Ich möchte jetzt noch einmal bei Tinder wissen, wie weiß ich nicht, diese ganzen Tinder-Geschichten, ist es langfristiger? Oder? Kommt drauf an, was die Menschen wollen. Also ich glaube, dass wenn es für beide passt, dann ist es eine kurze Beziehung, so 2 Stunden oder so. Nein, weil bei mir hat es das ja früher, wie noch unterwegs war sozusagen, da hat es das ja nicht gegeben. Da sind wir einfach, also in der guten alten Zeit, sage ich jetzt einfach einmal damals, sind wir ins Lokal gegangen, haben uns angesoffen, haben uns angelächelt, haben zum Schmusen angefangen. Das ist heute noch genauso. Ja, habe ich auch so gemacht. Betrinken ist überhaupt ganz, ganz wichtig. Ja, du hast momentan so einen Trink. So einen Hang zum Zug. Ergreift zur Milch. Ergreift zur Milch, ja. Aber ich weiß nicht, ich kennt mir das. Ich persönlich hätte viel zu viel. Weißt du, was das Gute ist, im Konzert, what happens im Concerto, stehst im Concerto, gell? Ja. Aber das ist ja, das bleibt ja eigentlich, oder? Dieses Tinder-Geschichtel. Wie soll ich sagen? Es ist, also, wenn jetzt ein Psoffen jemanden anlallt, dann ist das in dem Moment und danach ist es wieder weg. Ja. Also kann ruhiger Schaß auch sein. Aber alles, was geschrieben ist, von dem fürchte ich mir ein bisschen. Naja, wenn du, sobald du was geschrieben hast, was ein Blödsinn ist, was das weg haben willst, dann kannst du die Verbindung zu dieser Person löschen und der sieht nichts mehr. Das ist weg. Ja, außer er hat es vorher schon screenshotet. Ja, oder sein. Sie, natürlich. Ich meine, man sollte die Wahrscheinlichkeit, dass sie Frauen aufreißen können, mit denen auch nicht ganz aus der Welt schaffen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich bin ja davon überzeugt, dass man, ich glaube, dass sehr viele vergessen, dass hinter dem am anderen Ende der Leitung ein Mensch sitzt. Mhm. Und deswegen führen sie sich ein bisschen auf und machen Sachen, die sie im Echten nie trauen würden, zum Beispiel. Und das geht für mich nicht. Also, was könnte das sein, zum Beispiel? Naja, ich habe mit einem geschrieben, der gemeint hat, er ist gerade auf einem Kongress. Ich habe damals noch in Graz gewohnt, in Graz. Er kommt aus Deutschland, der ist Arzt. Und er, ja, wir haben ganz nett geschrieben, einen Tag lang. Und das war alles in Ordnung. Er hat gefragt, ob wir uns treffen auf ein Bier. Habe ich gesagt, ja, gerne. An dem Abend, wo ich, hast du gerade einen Jesus ein bisschen angeschaut? Ja, auf den Brilliball. Wir haben dann Brilliball bei jedem kinderfreundlichen Optiker. Der ist nämlich da. Das ist eine coole Tasche. Muss von 1978 sein, auf weil jeden das Fall. Eine BM78. Der Gauchito ist drauf. Ja, ohne hilft mit. Aber die Biene war gerade dabei, sich rotes Trapse anzusiegen. Nein, war ich nicht. Also, den Chaos-Spray einzupacken eher. Nein, ich habe mich an dem Abend mit einem Freund getroffen und habe gesagt, ich habe keine Zeit, wir können uns am nächsten Abend treffen. Dann bin ich von dem Bier trinken mit einem Freund von mir heimgekommen, hat der geschrieben, komm ins Hotel. Dann habe ich geschrieben, was geht. Nein, so machen wir das nicht. Und what goes, genau. Und der hat das Ganze nicht verstanden, als ich ihm erklärt habe, dass das jetzt nicht in Ordnung ist, dass er so mit mir redet. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er das nicht versteht, dann muss er das anders lernen. Und ich habe so ein bisschen einen Bildungsauftrag auf Tinder gehabt eigentlich. Ich habe alle ein bisschen so erzogen und ihnen erklärt, wie man Frauen behandelt. Und hast du auch Rechtschreibfehler ausgebessert? Ja, habe ich auch. Und das ist gut. Du kennst mich. Penis schreibt man nur mit einem N. Syntaktische und semantische Fehler habe ich gefunden. Ja, aber er hat nicht länger, weil das Wort länger wird. Lieber... Stefan. Ja, Stefan. Das heißt, du hast dich sehr bemüht. Leider hat es mit der Aufgabe nicht so funktioniert. Bitte verbessere die Fehler und schick mir das nochmal oder so irgendwie. Und das nächste Mal ein schönes Foto mit einer schönen Frisur von Elida Shampoo. Das ist überhaupt nicht. Eine Elida-Shampoo-Geschichte. Kannst du mir das erklären? Naja, wir haben das neulich, verwendet. Wir haben neulich eine Wohnung ausgeräumt, und zwar die von der Oma. Haben wir ein bisschen sauber gemacht und ein bisschen ausgeräumt. Und da habe ich so alte Opernzeitschriften gefunden. Da waren auch teilweise noch Tickets drinnen von so 1978. Echt? Und so vom Philharmonikerverein. Wir sitzen hier in Wien übrigens. Na. Geneigter Hörer und Hörerin. Wir sitzen am Schafberg. Du magst ja Schokobanane. Und da waren eben, diese Zeitschriften und da waren uralte Werbungen und ich so natürlich, ja, das liest man ja heute nimmer. beziehungsweise vom Keller, vom Pieristenkeller eine Werbung, wo auch die Getränke, richtige Speisekarten ist praktisch, in als Werbung drin gestanden. Das heißt, die Oma hat die Speisekarten von dem Lokal mitgenommen? Ja. Nein, also die Werbung in der Zeitung. Wo dann dabei steht, okay, ein Ballwirschel kostet 12 Schilling. Sehr nett. Schilling. 12 Schilling, das ist ja echt nur leistbar. Kleines Ö, großes S, gell, das habe ich immer so schön gefunden. Mhm. Öslinge. Stimmt. Ja. Ösen. Schön was. Schön war die Zeit. Naja, ihr habt die Geschichte jetzt noch nicht fertig gehört, gell? So, Entschuldigung, ja. Ja, nein. Schrecklich. Naja, jedenfalls habe ich dem erklärt, dass ich nicht ins Hotel komme. Der hat das nicht verstanden. Dann habe ich ihm gesagt, er ist ja sogar zu faul, zu mir zu kommen. Dann hat er Juhu geschrien und hat gesagt, er kommt. Hast du ihm die richtige Adresse gegeben? Nein. Hast du ihm die falsche Adresse gegeben? Ich habe ihm die Hausnummer 2 Häuser weitergeben, weil das ist ein Bordell. Das ist aber sehr, sehr, sehr feinsinnig von dir. Auf dem Weg dorthin hat er mir geschrieben, was ich alles anzuziehen habe und hat er WLAN gehabt? Was er gern mit mir. Naja, WLAN vermutlich nicht, ich glaube. Das war wichtig, das war echt wichtig, wenn er dafür Roaming investiert. Ja. Naja. Es war wichtig, er wollte mir ja gern, was er alles mit mir machen wird. Und ich möchte. Und dann hat er geschrieben. Hat sich das im Dialog so geäußert vorher, dass das dann solche Züge annimmt? Dass der Nein, ich habe ihm erklärt, dass ich das sicher nicht mache und dass ich nicht zu ihm ins Hotel komme und dass er keinen so einen Befehlsdom drauf haben soll, weil ich hätte mich mit ihm auf ein Bier getroffen. Hm. Aber so läuft das nicht und ich rede nicht über irgendwelche sexuellen Sachen mit jemandem, den ich nicht kenne. Bin ich jetzt schon erfahren. Ja. Habe ich ihm erklärt, das hat er nicht verstanden und daraufhin habe ich dann beschlossen, dass ich es ihm, wenn nicht hören will, muss fühlen und so. Habe ich mir gedacht, schicke ihn ins Buff. Und dann ist er da gestanden und hat halt gesagt, die Adresse gibt es nicht. Dann habe ich gesagt, doch, du gehst dort rein, wo ein Herzerl über der Tür ist und machst das, was du mit mir machen wolltest, mit einer der Damen dort. Oder gehst zurück in dein Hotel und denkst drüber nach, wie man Frauen behandelt. Und dann habe ich aus dem Fenster rausgeschaut und habe mir gedacht, und dann habe ich mir gedacht, ich bin ein schlechter Mensch. Na, und dann habe ich mir wieder hihi gedacht. Also, wenn ich jetzt einen Film drehen würde, dann würde er unter deinem Fenster stehen. Ich bin ausgezogen dort. Das ist die. Ah. Ja, weil ich finde, das passt schon. Ich meine, der ist halt einfach ein Ferkel, oder? Das ja. Vielleicht also, du hast mir die Geschichte, ich habe keine Geschichte jetzt schon das dritte Mal. Das ist immer noch toll. Aber du hast nie gesagt, was der mit dir machen wollte. Ja, ich vermute aber, weil du auch sonst eigentlich eher offenerer Mensch bist. Ich denke gerade so an den Exorzisten mit seiner Tasche in der Regen. So. Ja, muss nicht sagen. Ich würde es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Ja. Nein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Naja, ja. Tinder halt. Gell. Man muss, ich glaube, du findest dann halt auch alles wieder. Ja. Naja, es bildet ja nur die echte Menschheit ab. Das heißt, 90% trotteln und. Ja, nein, 90% sind zu 100% trotteln. Ja, genau. Zitat, ja. Von Indien ist das. Ja. Ja, schön. Naja, und von menschlichen Trotteln zu maschinellen Trotteln. Yeah, Computer, künstliche Intelligenz. Du wolltest genau. Uns was erzählen ich jetzt, drüber. Wie ich da hergekommen bin, habe ich einen Rasenmäher-Roboter gesehen. Und das war das erste Mal, dass ich einen Rasenmäher-Roboter in Natura gesehen habe. Und das hat mich sehr fasziniert. Weil der halt einfach so durch den Garten gefallen ist. Weil da, wo er hinfährt, das ist reiner Zufall, oder? Ja, das ist total unkoordiniert. Der fährt so quer durch die Gegend. Das Nein, ist ich glaube, der hat so einen Plan. Staubsauger. Ich glaube, er hat einen Plan, aber der Plan ist nicht gleich ersichtlich. So wie bei Katzen. Das ist, ich glaube, das mit den Staubsauger-Roboter und Rasenmäher-Roboter sind ja das Gleiche. Die haben schon so einen programmierten Dings drinnen. Weil der ist nämlich genau bei der Kanten vom Rasen ist er stehen geblieben. Also naja, da muss man so Kanten stecken oder so irgendwie. Oder ja, aber dann weiß er ja, wo er hinfahren muss. Ja, die ganzen Kanten, glaube ich. Also ich glaube, dass man dort sogar so ein Bundle einbauen muss am Rand, damit er nicht zum Nachbarn fährt und ungefähr beim Nachbarn mit einer Maat war er ja tragisch. Ja, das ist schlimm. Was ich mir aber da gedacht habe, wo tut der das Gras hin? Lässt er das einfach liegen? Oder weil Auffangbox hat er keine gehabt? Oder keine, gell? Ja, ich glaube, er lässt es liegen, weil wenn der sowieso jeden Tag einmal drüber fährt, dann ist es eh nur minimal. Naja, jedenfalls, aber das mit der künstlichen Intelligenz, da habe ich jetzt dann eben diesen Artikel gelesen und das hat mich schon fasziniert, weil die haben geschrieben, dass die Singularität relativ bald kommt. Wisst ihr, was die Singularität ist? Singularität bedeutet ja, dass das menschliches Bewusstsein in einer Maschine festgehalten wird, sowas in der Richtung. Ja, so wie ich das verstanden habe, ist das der Moment, an dem ein Computer einen kompletten Menschen simulieren kann. Mhm. Also inklusive ja. Kreativität und inklusive und, Geburt. Ja, das nicht. Aber halt, also, aber mit Gefühlen und so. Also, das ist dann praktisch auch der Zeitpunkt, wo du dann das Bewusstsein von einem Menschen auf einen Computer aufladen kannst. Naja, schwierig, oder? Ja, ich weiß nicht, wenn es die Schnittstelle dann gibt. Ich meine, das Problem ist da, glaube ich, gar nicht der Computer. Das Problem ist dann, dass wir das Hirn selber noch nicht wirklich verstehen. Weil wir wirklich nichts verstehen vom Hirn. Also, wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Was ich total geil finde, irgendwie. Auch wieder. Nee, es gibt Teilerklärungen. Ja, aber die ändern sich ja permanent, weil sie sich halt wirklich auch nicht auskennen. Ja, ich glaube, das dauert noch, wenn überhaupt, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Also ich würde mir da eher, wenn ich da mein Kapital reinpushen würde, dann würde ich eher sagen, tu mal lieber anfangen, Köpfe zu verpflanzen. Also glaube ich, ja. Also wenn ich mich konservieren möchte für die nächsten 20 Jahre. Nee. Du möchtest ja auf ein junges Kind auf deinen Kopf oder was? Dann schaust du aus. Dann fortpflanzen und dann sofort umpflanzen. Ja, wobei ich stelle mir vor, dass das jetzt gar nicht mehr so weit weg ist. Wenn du denkst, wir können Herzen verpflanzen, wir können Hände verpflanzen. Also der Dr. House verpflanzt jede Folge ein Herz einmal. Er selber, das ist nämlich das Coole. Aber das kann nicht mehr so weit sein. Im Prinzip musst du halt nur die Nervenstränge zusammen. Wuscheln, oder? Weil das alles andere kommen relativ leicht zusammen. Ja, aber wenn man sich schon überlegt, wie das wehtut, ich habe mir zum Beispiel mal in den großen Finger mit einer Oberfräse wehgetan. Boah. Und jetzt, auch wenn ich noch immer draufgreife, es ist irgendwie sehr, sehr eigenartig, diese Narbe und so. Und ich kann mich noch immer erinnern, wie das war, wie plötzlich die Dings und es ist sehr, sehr heiß und plötzlich merke ich, aua, dann der Nagel ist ja kaputt. Oh je. Der Nagel ist auch Moment, kaputt gegangen. Man denkt, oh scheiße, da ist was, gell? Und dann kommt man drauf, der Daumen liegt im Abfluss. Und ich glaube, das ist dann sehr, sehr massiv. Oder das Geld. Das Geld. Das Geld liegt im Abfluss. Mhm. Nein, eigentlich das Öl, aber das... Erzähl weiter von den Daumen. Kann alles passieren. Na jedenfalls, so eine kleine Sache kann irgendwie schon ganz viele unangenehme Gefühle auslösen, nur deswegen, weil man schlechte Erinnerungen hat. Und dann aber so eine Art von Narbe. Und stell dir mal vor, du wirst irgendwie, da werden irgendwelche Sachen verpflanzt und setzt. Das ja, das ja, der Körper kann sie ja abstoßen. Ja, eh. Das macht er die ganze Zeit mit Herzen, Leber und Nieren und so ein Scheiß. Ja, und das ist schon obwohl, du musst ja Leben lang dann Medikamente nehmen, dass der Körper akzeptiert. Weiß nicht, ob man das antun würde, nur damit ich einen anderen Schädel habe. Ich glaube, es geht um einen anderen Körper. Ihr fetzen Schädeln. Irgendwo muss. Ja, das ist so, wie man sich verbunden fühlt. Fühlst du dich eher mit deinem Körper verbunden oder mit dem Schädel? Weil du tauschst ja, wenn. Voll, also tauscht voll ja, wenn. Mit deinem Schädel. Ja, siehst du. Ich hab zwar meinen Körper gern, aber ich würde total sofort drauf verzichten. Wenn ich es kennt, würde ich das sofort machen. Ich wäre wahrscheinlich einer der Ersten, dass ich die Schnittstelle einbauen lassen, damit man USB einstecken kann in mein Hirn. Sofort. USB 3. Ja, USB 4 ist das dann, die Human Brain Interface. Nein, das würde ich nicht machen. Nein, ich werde offline bleiben. Doch, also ich glaube schon. Ich fürchte mich ja auch nicht davor. Also. Was eigentlich mein Thema gewesen wäre mit dieser künstlicher Intelligenz. Von Neumann. Mhm. Das war ja der mit dem Rechner, mit der, wie nennt man da, Flaschenhals, der Rechner mit Flaschenhals, wo bei den Der Bus ist der Flaschenhals und der von Neumann funktioniert mit Eingang, Ausgang. Egal. Ich habe die unterbrochen. Wir sind beide ausgestiegen aus dem Bus durch den Flaschenhals. Aber ich habe das ist das diese Architekturgeschichte, oder? Also genau, die Rechnerarchitektur. Na, da kenne ich mich nicht aus. Na, ich gehe was ich gemeint habe, ist, dass die. Aber USB im Hals. Sofort, ich muss mich nicht auskennen damit, oder? Ich kenne mich damit auch nicht aus, was da am Tisch steht. Ist dann eh alles abgespeichert. Genau. Ja, jede Technik, die nur hinlänglich ausgreift ist, lässt sich von Magie nicht mehr unterscheiden. Oder weißt du, warum da jetzt dann auf einmal du da im Ohr dein Dings hörst? Nein, das ist sowieso ein Problem. Du keiner. Musst da denken, es war ein Urwald da. Ja. Und auf einmal steht der Computer da. Woher kommt denn der eigentlich? Zack. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Computer uns die Arbeit wegnehmen werden. Das ist die Frage. Habt ihr euch das Video angeschaut, das ich euch geschickt habe? Nein. Nein, ich habe so viel zu tun gehabt, echt. Voll unvorbereitet auf 5 Minuten YouTube-Video. Aber das gibt es ja schon immer. Das gibt es ja schon immer, dass uns die Maschinen, die Menschen, die Arbeit abnimmt und dann plötzlich haben wir aber noch nicht das geeignete System, dass die Leute dann aufgefangen werden und was Nützliches tun und dann nur mehr 20 Stunden, so wie ich, anstatt von 40 Stunden zu arbeiten. Normalerweise, ja, oder 38,5, wenn du Angestellter bist. Ja, nein, also, ja, eh. Das war immer schon so und die Leute haben immer weniger zum Arbeiten gehabt. Njom. Aber ich finde es. Ein bisschen Schlendern muss sein. Ich finde es halt schon cool, weil, wenn du dir mal überlegst, früher, ganz am Anfang, haben wir als wieder Mensch in der Urphase und so, da hat jeder sein Essen selber glauben müssen. Kannst du Geräusche machen wie ein Affe? Boah, das war jetzt voll schön. War das gut? Mhm. Ich habe mich währenddessen ein bisschen gefürchtet, dass es nicht gut klingen kann. Aber das war voll schön. Das passt dann schon. Na, bevor der Arbeit, eigentlich ist ja das mit den Computern eigentlich nur die konsequente Weiterdenkung. Mhm. Ein schönes Wort auch. Von der Arbeitsteilung. Weil wir immer weniger Zeit eigentlich für unseren Broterwerb ausgeben müssen. Und früher war das ja so, dass du halt einfach. Also wenn ich jetzt von uns rede, dann rede ich von wir reichen Westler. Also, da müssen wir jetzt noch keine sozialökonomische Debatte aus dem machen, aber die Leute in der Landwirtschaft, was sie waren, vor 100 Jahren waren das noch 90% in der Landwirtschaft gearbeitet haben und dann waren es auf einmal jetzt noch 5%, wenn überhaupt. Ja, aber das ist halt die Frage, was du als Arbeit definierst, ob das reine Erwerbsarbeit ist oder ob das alles, was du den ganzen Tag machen. Nein, ich meine jetzt an die Erwerbsarbeit. Also die Computer nehmen uns die Erwerbsarbeit weg. Ja. Und sie nehmen uns auch die Hausarbeit weg. Ich meine, muss ich mal überlegen, meine Großmutter hat ohne Geschirrspüler und ohne Waschmaschinen genauso einen Haushalt geschafft. Und die hat viel aufwendiger gekocht wie ich. Ja, der Unterschied. Und ich glaube schon, dass sie aufwendig kocht. Die unbezahlte Arbeit scheint nirgends auf dann. Im Nationalprodukt oder wie das ist sowieso. Ja. Nein, aber wie soll ich sagen, je arbeitsintensiv, also je anstrengender die Arbeit ist, desto eher wird es irgendwann aber von einer Maschine übernommen werden, oder? Mhm. Oder also zuerst halt von einem Tier, aber im Prinzip hörst du. Ui. Entschuldigung. Mein Mikrofon nicht angreifen. Elefant im Porzellan. Dann touch mein Mikrofon. Aber irgendwann einmal. Also ist da eigentlich Schweiß am Mikrofon oder ist es noch relativ jungfräulich? Du willst das ablecken mal? Na, du kannst ruhig. Also das sind. TGL hat sich ja. Einfach, du hast das Mikrofon mit dem weißen Pika. Habe ich auch was? Hab ich auch du kannst es ablecken, das weil das sind jetzt dann offiziell unsere Podcast-Mikrofone, weil die brauchst du nicht, weil die, die waren nämlich sehr günstig. Ich verstehe. Wer hat, der hat. Deswegen haben wir auch extra so eine Hütte mit Holzakustik. Ja, voll fein. Das bleibt dann alles so stehen. Braucht man keine Eierkartons an die Wand? Da hinten sind sie auf dem Link. Ja, jedenfalls, wir müssen halt unsere Eier nicht mehr selber und legen. Und jetzt bleibe ich beim Thema. Ja. Künstliche Intelligenz nimmt uns die Arbeit weg. Ich glaube nämlich auch, dass es durchaus realistisch ist, dass die Arbeit, wo wir halt immer gedacht haben, oh, das hat der Computer nie machen können, wie zum Beispiel einen Zeitungsartikel zu schreiben, dass der auch vom Computer gemacht wird. Und dann bin ich draufgekommen, weil ich ein bisschen nachgeschaut habe, das machen die Computer schon. Mhm. Also Computer schreiben vor allem Sportnachrichten. Ja. Was ich ja irgendwie cool finde, weil eigentlich passiert ja nichts Neues im Sport. Das sind alles Dinge, die schon einmal passiert sind. Also jetzt nicht nur vom Ergebnis her, es gibt kein Ergebnis, das es noch nicht gegeben hat. Es werden auch immer wieder dieselben Wörter in den Artikel verwendet. Es sind immer dieselben Sätze. Ja, wir haben uns sehr angestrengt, im ersten Drittel muss die Schneid abgraben lassen. Und so, wir müssen Checks fertig fahren. Und so eine Sachen. Und ich gehe jetzt sogar noch weiter und ich sage an, ich werde das jetzt prophezeien, dass die Computer uns ja irgendwann einmal die soziale Arbeit wegnehmen. Also ich glaube, dass Computer und Roboter sehr viel bessere Chirurgen sind als Menschen, weil die zittern nicht und die können da wirklich 20 Stunden lang durchgehend operieren. Es geht halt. Aber auch so dieses Kinderhutschen. Also ich glaube, Sonderschullehrer werden auch irgendwann von Robotern ersetzt werden. Glaube ich. Ja, aber naja. Auch diese Maschinen müssen gewartet werden. Ja, und andererseits. Das kann eine Maschine verwenden. Ich habe dann Zeit und kann für mehr Muße. Musezeit. Ja, und kann irgendwas anderes machen. Entschleunigen. Ins Museum gehen. Ja. Vollgas entschleunigen. Entschleunigen wäre super, ja. Apropos Museum. Der langjährige Wien-Museum, Direktor Wolfgang Groß, tritt Ende des Monats in den wohlverdienten Ruhestand. Mhm. Und wer übernimmt du? Nö, irgend so ein Typ, der einen komischen Namen hat. Ich habe vergessen, wer er heißt. Erwin. Nein, nicht Erwin. Erwin. Hallo, Erwin. Warum ist das ein lustiger Name, Erwin? Na, Erich ist ein lustiger Name. Vorne E und hinten. Den hätte man jetzt schwor können. Das wäre wie mit dem Rohr. Den hätte man eigentlich einfach nur erwähnen können. Naja, aber ich bin eh durch mit der künstlichen Intelligenz. Ich sage nur so nebenbei, es sind ja schon fast 37 Minuten, gell? Ich würde nur kurz den Georg gerne einbringen als lustigen Namen. Georg. Lustig. Ja. Wir können jetzt wieder nicht erzählen, weil es ist unlustig in echt. In Wirklichkeit ist es halt unlustig. Wir müssen uns die ganzen schlechten Witze dann für nachher aufhalten. Verstehe. Für so eine Sondersendung über Witze. Gaudi Max. Gaudi Max. Ja, können wir gerne machen. Ja. Mhm. Und dann laden wir dann meinen Papa ein. Mhm. Kennt ihr viele Witze? Mhm. Ah, du hast neulich mit mir über den Papa geredet. Das war letztes Jahr im August. Wir sind am See gewesen in Wild On. Wild On. Und hey, Wild On, von denen habe ich neulich im Radio gehört, dass die modernste Schallmauer haben von der Bahnstrecke. Die haben angeblich eine sehr, sehr gute Schallschluckdichte. Okay. Mhm. Wollte ich nochmal so erwähnen. Okay. Nicht schlecht. Wild On. War ich schon lange nicht mehr. Mhm. Ich war schon. Habe ja Abschlussfahrt mit dem Radl hingemacht. Oh, Wild War schön. Im Mai. Mhm. Und hat schon diese tollen, diese angenehmen Gerüche von diesen Blumen gegeben, das Drüsenspringkraut. Die du verzahrt hast und in Wien heimisch gemacht hast. Ich wollte sie heimisch machen, aber leider ist dann im Monat drauf, haben sie umgraben und das Ganze alles neu terrassiert. Das ist gut, weil das sind ganz, ganz böse. Die sind invasiv. Die sie weiter vermehren und alles andere umbringen. So wie Computer. Das ist jetzt der kalte Schauer im Rücken. Was wird das für einen sozialen Impact haben? Glaubst du vielleicht, dass da gibt es eine Computerabgabe? Es gibt ja so, zum Beispiel den Begriff des Maschinenstürmers. Das sind wir jetzt. Die Leute, die ihre Webstöcke kaputt machen. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie schaffen wir das, einfach das Recht auf ein würdiges Leben von der Erwerbsarbeit zu entkoppeln. Weil momentan bist du nur dann was wert und hast nur dann ein Recht auf irgendwas, wenn du was arbeitest. Warum gehe ich hakeln, wenn der andere nichts tun muss? Ich könnte daheim sitzen. Auch. Naja, das kommt drauf an. Das ist in unteren Kreisen so. Und ich glaube, bei den höheren 10.000, 15.000, 20.000 schaut es anders aus. Ja, die tun auch nichts. Ja, mit klar, Aktien, die, Schaufeln. Ja, und ich meine, die oben haben nie was getan, wenn jetzt ein bisschen jetzt auf Anarcho uns. Ich habe jetzt noch einen coolen Anarcho gedacht. Aber nein, das... Ja, aber das war sowieso klar. Ich meine, dass der Herr Graf nie ernsthaft gearbeitet hat, sondern halt immer allein getan hat, das ist ja klar. Mhm. Aber ich meine jetzt dann, so die Masse der Menschen muss dann wahrscheinlich auch nicht mehr arbeiten, weil das Brot kommt aus der Getreidefabrik, und das Essen ist da, die Häuser stehen schon. Ich meine, die Australier haben einen Roboter gebaut, der baut Häuser. In 48 Stunden baut der ein ganzes Haus. Woraus denn? Er ist Ziegeln. Der schlichtet wirklich Ziegel. Ich meine, es ist natürlich auch die Frage, wie das mit der Logistik, ich meine, die wird man wahrscheinlich schon irgendwie herrichten müssen, dass er sie halt gleich nimmt, gell, aber... Im Barcode nach oben, bitte. Ja, der macht das echt, das ist voll geil. Der heißt Hadrian. Wegen der Mauer, was der in Schottland. Nicht wurscht, egal. Und also es wird praktisch dann eh alles von den Computer erledigt oder von den Maschinen, von den Robotern. Und dann ist die Frage, was machen wir mit der Zeit? Es ist so, wie in Amerika Straßen gebaut werden. Schau mal, wetten das? Das Problem gibt es im Augenblick genauso, nur nicht so ausgeprägt, wie du es dann schilderst. Nein, das Problem gibt es eigentlich schon. Das Problem ist, dass es keine Arbeit mehr gibt. Naja, das Problem hat es ja schon immer gegeben. Also das waren immer zwischendurch so Phasen, einfach, wo man sich denkt, jetzt gibt es Ecke. Naja. Und ich muss nicht mehr alles selber umgraben. Das Auto, das heißt, die Schuster werden jetzt alle pleite. Es kann ja auch sowas geben, wie dass sie das wieder zurück vom Produzenten zum Prosumenten, ne, dass praktisch jeder auch ein bisschen was für sich selber macht, ein bisschen was für den anderen macht, ein bisschen bezahlte Arbeit macht. Ja. Ein Fleckenteppich verschiedenster Tätigkeiten, von denen teilweise welche bezahlt werden, teilweise fließen welche in die Altersvorsorge, indem man zum Beispiel sich ein Zeitkonto nimmt und dann praktisch im Verein jemanden den Popo auswischt, der das nicht mehr kann, und dafür wird einem selber dann der Popo das ist, glaube ich, alles cool und das wird ja funktionieren, aber nicht im großen Rahmen. Ich glaube, makroökonomisch geht das nicht, weil wir halt einfach nicht so gebaut sind, dass wir an die Solidarität für uns unbekannte Menschen anwenden. Naja, das geht nicht, nur für die ich kenne. Weil nicht alle mitmachen würden. Ja, genau. Weil es nicht für alle passend ist. Es wird ja nicht für alle passend sein. So, ganz nebenbei, warum darfst du eigentlich Heizung einbauen, aber Kerzen darfst du brennen lassen? Ja, Kerzen sind Zierde. Also. Wir hatzen den Raum mit einer Kerze. Sehr gute Idee. Wir sitzen. Nein, ich weiß es nicht. Also ich würde mir das ja wünschen, dass wir uns sozial als Gesellschaft so weiterentwickeln, dass es dann halt wurscht ist, ob du arbeitest oder nicht. Aber naja, das glaube ich halt wir nicht. Wir sind halt nur ein bisschen mit Stammesdenken konfrontiert. Das sind unser Freundesstamm und unsere Verwandten und alles, was darüber hinausgeht, ist egal. Ja, eh. Wenn sogar der Rechner, den du da hast und den wir haben, der hat irgendwo auf der anderen Seite von der Erde Leute unterdrückt. Und ja. das ist abstrakt und alles, abgekoppelt vom Produktionsprozess und deswegen ist es so schwierig, dass wir da irgendwie das einsehen, dass das ziemlich. Es gibt jemanden, der tut was dagegen. Ein Freund von mir, der ist jetzt nämlich bei der Bank für Gemeinwohl. Mhm. Ach so, echt? Ja. Der arbeitet damit. Ja, stimmt, ja. Er hat sich gar nichts daran für versprochen, er hat das nur so gemacht. Ich habe jetzt nämlich im Radio gehört, die Gemeinwohlbank. Die haben gestern, gestern eine Pressekonferenz gemacht, weil mittlerweile sind schon 1,5 Millionen Euro gesammelt worden. Da sieht sich in der ersten Reihe. Ich muss jetzt schon wieder an Niki Lauda denken. Ich weiß nicht wieso. Niki. Weißt du, ein rotes Leiberland hast. Ich denke noch so eine Strohwaffel da. Nein. Leider. Ohne Sponsoren. Es gibt da nur ein paar Pincrisp. Jetzt denke ich an Christoph und Lolo. Warum? Wegen den Sponsoren. Ach. Da hast du doch so ein Sponsoren. Das klingt ja wie Chips, ist aber kein Chip. Du machst unsere Hörer und Hörerinnen ganz. Wir haben ja keinen wahnsinnigen Hörer. Naja, wir werden schon wen kriegen. Den gehen wir da schon zu hören. Also, ich habe gestern die Pressekonferenz mir im Stream angehört und ich bin seit ungefähr 4 Monaten gemeinnützig dabei. Kümmere mich da um so Datenbanksachen, Dubletten und so. Und war dann aber ziemlich ein bisschen enttäuscht. Im Energiekreis Wien? Nein, wir haben keine Energiekreise. In der Steiermark gibt es einen Energiekreis. Das finde ich ein bisschen. Nö, wir sind ganz normale Gruppen. Okay. Energy. Energy-Gruppen? Ja. Radio. Ist ganz was anderes. Naja, das war die Rede davon, dass die Girokonten, also in einem Jahr ungefähr, also Beginn 2017, wird es die ersten Girokonten geben. Sofern das funktioniert alles mit der Bankenlizenz und so. Und Konto kostet dann im Monat 8 bis 10 Euro und da bin ich eigentlich ausgestiegen. Im Quartal haben sie gesagt. Im Quartal. Das ist schon so schlimm. Und für mich ist das schon schlimm. Ich finde das nicht so super. 40 Euro im Monat, im Jahr. Ja, oder? Und? Ja. Den musst du mal reinwirtschaften. Ja, ich verliere 30 Seite. Euro mit meiner super tollen Bank. Also. Echt? Ich habe 2 Konten und so überhaupt nichts. DKB und Sparda. Was ist DKB? Deutsche Kreditbank. Das war natürlich klar, dass du das so aus Berlin. Oi, oi, oi, oi, oi. Du hast doch ein Zigarettenbackel, ich mach das Hitler-Mikrofon. Nein, mach ich sicher nicht. Das war mit 16 schon minder lustig. Nein, ich finde das schon, ich meine, die Sachen kosten halt was, glaube ich. Ja, aber auf der anderen Seite Zinsverzicht, auf der anderen Seite für solche Basics Geld verlangen, es ist doch ein bisschen, es ist halt ein Elitenprojekt und das wird auch bleiben, wenn das nicht irgendwie geändert wird. Und ich denke mal, was sind die Eckpunkte jetzt? Haben sie momentan 1, aber der Maurer ist auf der Homepage. Stimmt, der hat jetzt neulich einen Werbefilm gemacht. Der kommt jetzt demnächst viral unter die Leute. Gründet mit. Na, was sind die Eckdaten? 1,4 Millionen ungefähr, davon, also 1,5, davon sind 1,4 schon überwiesen worden. Ab 1,5 können die Leute im Verein an die Öffentlichkeit gehen und in der Öffentlichkeit Spenden sammeln. Ziel sind von der Finanzmarkt auf 6 Millionen brauchen. Aber intern ist das Ziel kommuniziert worden, dass 15 Millionen gesammelt werden sollten, damit man Spielraum hat. 15 Millionen, wie wollen die überhaupt 6 Millionen zusammenkriegen? Das ist ja Wahnsinn, ja. Das ist schon möglich. Das ist möglich. Das ist möglich? Es ist möglich, ja. Und ja, also ich hätte mir 200 Euro, haben sie gesagt, braucht man, um einzusteigen. Mhm. Ich schmeiße ja regelmäßig Geld aus dem Fenster. Also insofern, ob ich es jetzt aus dem Fenster schmeiße oder ob ich es da hintue, ist jetzt auch schon wurscht. Also. Aber ich überlege mir sowas und bin draufgekommen, okay, eigentlich kann ich das nur machen mit dem Weihnachtsgeld. 200 Euro. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der herumjongliert und kalkuliert, aber ich habe tatsächlich erst irgendwie... Bewegt dich nicht gefährlichst. Nie diese Liquidität, dass ich sage, okay, kann ich jetzt einfach so machen. Einfach rausschmeißen mal. Echt? Mach mal. Andererseits bin wir ja sind nicht die oberen 10.000. Dazu angewiesen, meine Eltern Kohle zurückzuzahlen, die ich mir ausgeborgt habe. Wie? Okay, okay, das ist was anderes. Und deswegen tun wir relativ viel vom Mund absparen. Ich bin ja schon schuldenfrei inzwischen und habe deswegen einfach jetzt für... Schuldenfrei? Du warst... Du, ich habe sehr viel Schulden. Ja, ja. Bei konventionellen Banken habe ich sehr viel Schulden. Ja, ja. Man weiß es nicht. Mhm. Nein, ja, ich habe bei der Bank Austria, ich kann es eh sagen, woher, Austria. Bei der Bank Austria habe ich sehr viel Schilling Schulden gehabt, in 1 Euro sogar noch, weil die mir halt einfach so einen Rahmen von 3.000 Euro gekriegt haben. Okay. Und ich war damals noch jung und unerfahren und sehr leichtgläubig und habe gesagt, hey, geil, Geld kommt wirklich aus dem Bankomaten raus. Und ich habe dann, wie ich sie dann endlich zurückgezahlt habe, so nach 5 Jahren oder sowas, habe ich mir dann die ganzen Zinsen zusammengerechnet und habe gesagt, boah, das war ein teurer Spaß. Weißt du, weil die tun ja immer pro Quartal dann die Zinsen sicher aufhauen dann noch. Ja. Nein, denk mal, es ist schon ein und ich bin sehr froh, dass ich jetzt schuldenfrei bin und jetzt sozusagen auch im Plus und halt sozusagen die Bank Schulden bei mir hat, in dem Sinn, dass ich halt eine Spareinlage habe. Ich sehe das noch immer so. Aber du kannst nicht sagen, was die Bank mit deiner Einlage macht. Und das ist eben das, was ich auch gut finde in dem Projekt, ne? Nämlich dass die da dass das Geld wieder in dass das Geld wieder in reale Wirtschaft fließt und nicht in virtuelle Produkte. Ja, wobei mir dann halt auch wieder, also wie die Biene mit dieser Energieallianz Steiermark da geredet hat. Ja, sicher, das sind Grüne und ESO. Ja, eben, da fürchte ich mich schon aber auch ein bisschen davor. Ja, sicher. Ich finde die Idee prinzipiell interessant. Ich will jetzt keine Globuli-Fabrik gründen mit meinem Geld. Ja. Da kriegst du aber sicher super Konditionen. Ja, das ist eine anständige. Da kannst du ganz viele, kannst du eine Überdosis Globuli noch Habt ihr das gehört? Die, Cross-Sport-Ritual, oder? Ein Treffen von Ah ja, genau, ja. Das wäre meine Aktion, soll ich sowas machen. Reden wir von denen, die kollektiv Drogen genommen haben. Mir fehlen die Wörter. Ja, stimmt, das war ein Treffen von Heilpraktikern, die keine Medikamente verwenden, sondern ja, Drogen. Traubenzucker. Ach so, dann rede ich von was anderem. Erzähl du einmal von deiner Traubenzuckergeschichte, dann erzähl ich von meiner Drogengeschichte. Nö, der hat irgendjemand dann Drogen gegeben und die sind dann praktisch kollektiv alle herumgelegen und waren nicht mehr zurechnungsfähig. Aber das ist nicht durch die Medien gegangen, oder? Ja, ich kenne das so, dass das sind das heißt, was sie machen, ist Psycholyse. Psycho. Also, das ist das Konzept, was ich ja total Psycholyse bescheuert finde. Ja, ja. Dass du, abgeleitet denn, nach, ist ein Hybridwort von Psychoanalyse und Hydrolyse. Nein, ich glaube, Lyse von Dialyse. Lösung oder so. Keine Ahnung, das ist so schwierig. Aber das ist diese Denkrichtung, dass man psychische Probleme mit Hilfe von Drogen lösen kann. Das ist eine gute Idee. Stimmt ja teilweise, oder? Und zwar Verhaltenstherapie. Aber bewusstseinserweiternde Drogen. Und da meine ich jetzt ja nicht irgendwelche Fructine oder. Ja, genau, und jetzt sind wir da. Und die haben halt alle sich getroffen in irgendeinem komischen Tagungszentrum in Niedersachsen oder in keine Ahnung, Hannover. Ja gut, da kriegt man schon Zustände, wenn man in Sachsen irgendwo ist. So nein, Niedersachsen, weißt du, das ist das, was um Hamburg immer ist. Ah, okay. Ja. Das ist Westdeutschland. Das ist schon anders, genau. Buxtehude ist kein Wert. Buxtehude ist da in der Gegend, genau. Und die haben sich halt alle getroffen und dann haben sie alle gemeinsam, keine Ahnung, Kröten abgeleckt oder irgendwelche Kakteen gefressen. Und da sind sie ein bisschen alle durchgezuckt. Das hat einmal... Und die Tagungszentrumsleiterin ist dann irgendwann einmal hinkommen und hat dann die Rettung rufen müssen, weil die waren Rasen gekugelt und haben sich gegenseitig aufgeschnitten und so eine Sache. Was, und, sie haben sie aufgeschnitten? Ja, sie hat gesagt, sie hat 4 Tage lang hat sie putzen müssen, weil die halt alles zerstört haben. Alles voll gebliert haben. Alles voll geblutet, alles voll gekackst. Ich weiß es echt nicht. Details hat mir die Welt nicht verraten, die Zeitschrift. Zeitschrift. Und sie hat dann gesagt, ich bin froh, dass niemand gestorben ist, aber die kriegen eine Rechnung von mir. Was sehr cool war. Aber das war dann auch schon wieder das Thema Rauschbrauch-Ritual, damit ist das auch aufgefrühstückt. Ich finde es halt gleich geil, dass die sich da so treffen und das als Therapie happening verwenden wollen. The Rapey. Naja, aber da hat es ja immer wieder so Ansätze gegeben, oder? Boah, wie man was therapieren kann. Lange bevor es das Internet gegeben hat, habe ich mal gehört, da ging es auch um diese Kröten, um diese Agarkröte, die es nur in Australien gibt. Und da hat es einen Zeitungsartikel gegeben darüber, es ist schon länger her, eben von diesen Kröten. Und dass man, wenn man die abschlägt, dass man dann Rauschzustände bekommt. Und das haben sie in Österreich veröffentlicht. Ja, am Rücken so. Also am Rücken von der Kröte. Aber das freut die Kröte sicher auch voll. Weiß nicht. Na, stell dir vor, da kommt so ein riesen Ding daher, nimmt die in die Hand, so ein Riese halt, und schlägt aber den Rücken. Bap. Und freut sich dann voll, weil er gut drauf ist. Naja, wenn es in der Märchenwelt vertraut ist, ist es ja nur positiv. Übrigens Amerika, nicht Australien, gell? Echt? Oh, okay. Ich dachte in Australien. Jedenfalls, nach diesem Zeitungsartikel sind dann vermehrt Menschen eingeliefert worden in die Krankenhäuser, weil sie Verätzungen im Gesicht reinkommt. Ich glaube, das ist bei uns jede Kröte. Die sind dessen schon fetzen Schädel. Hautgifte. Naja. Aber Hautausschläge wäre ja ein schönes Thema. Und eine Bekannte, die ich mal zu dem Thema ausgefragt habe, die hat auch mal Pilze gegessen und die hat das gehabt, dass alles entweder schnell oder langsam war. Sie ist mit dem Auto mitgefahren und es ist alles, ich glaube, langsam geworden. Ja, das würde ich ja ganz anstrengend finden. Ich glaube, wahrscheinlich ist man überlastet. Nein, wahrscheinlich war alles schnell, weil plötzlich alles ungefiltert auf dich einprasselt und du mit der Situation nicht mehr zurechtkommst. Ja, wie ungefiltert auf dich ein. Du machst ja einen Bogen um Drogen. Ja. Also, die schreiben nur, dass man die Kröte abmelkt. Melken? Ja, melken und dann wird das Sekret getrocknet und dann über eine Pfeife inhaliert. Das ist schon wieder zu kompliziert. Da ist Abschlecken vielleicht. Abschlecken ist leichter, ja, ich glaube. Das ist niederschwelliger einfach. Geht mal oder hin, töten, anzünden und. Halluzinogene. DMT und 5-MeO-ES DMT. Aber melken eine Kröte? Naja, halt, ich glaube, mit den Fetzen abwischen und dann so das Glas ausdrucken und dann. Auswringen, ja, Entschuldigung. Das ist ein schönes Wort. Wringen. Wringen. Bringen. Naja, Drogen. Das sind wir jetzt gut abgekommen von der Gemeinwohlbank, gell, auf die Drogen. Aber dieses Logo ist ja schon so ein... Mit der Esoterik. Von der wieso, das ist doch eine Blume, oder? Eine Blume. Ja, das ist so ein Samen, weil sie ja Sämchen wollen. Sieht. Das ist eine Blume. Mhm. Das schaut aus wie dieses... Nein, es soll ein Samen sein. So? Es ist ein Kleeblatt. Ja, es ist ein Samen, weil die... Ich habe mir da einen Vortrag angehört, weil sie... So Sämchen streuen sozusagen. Ja. Sämchen. Und es wächst dann. Mhm. Deswegen auch Energiekreis. Vielleicht sind einfach nur diese Steier, das ist Energiefeld Steiermark, aber so esoterisch ich glaub, unterwegs. Du verwechselst jetzt die Gemeinwohlbilanz. Ja, wenn man die Gemeinwohlbilanz legt, rechnet man ja in so komischen Sämchen ab oder so irgendwie. Das ist dann ein gemeinsamer Prozess, der ein Auditor macht mit dir in der Firma und wir haben das bei der Uni, bei der FH auch so gemacht. Das ist ein bisschen, soft alles irgendwie so. Man naja, du musst das für deine Firma machen und dann kommt jemand und schaut sich das an und schaut nochmal drüber, weil das ist so eine Gefühlssache, was man da angibt und es wird immer im Kreis geredet. Ja. Unendlich viel reden und man macht eigentlich nicht wirklich was. Und das, was man machen müsste, könnte man eigentlich in einer halben Stunde fertig machen. Und zack, bumm, aus, fertig. Ja. Gehen wir einfach Bilanz. Ja, ich weiß nicht. Aber es ist halt Punkte für was zu geben, was nicht eindeutig festzuhalten ist, ist halt schwierig. Mhm. Generell. Mhm. Ich meine, so allgemein Geld ist ja eine relativ gute Idee, finde ich. Im Großen und Ganzen. Weil so kann ich mir jetzt einen Schuh kaufen. Weil ich müsste sonst darauf hoffen, dass der Schuster ein behindertes Kind hat, dem ich bis 13 beibringen kann. Naja, weil sonst hat er keinen direkten, aber es gibt so kein direktes Tausch, Interesse für mich. So Tauschgeschäfte, wo du zum Beispiel wie Geld kriegst. Also zum Beispiel für eine Stunde Arbeit. Da könnt ihr gleich Geld kriegen. Aber du kriegst jetzt zum Beispiel generell so, also da gibt es in der Steiermark so einen Verein oder Zusammenschluss von Menschen einfach, die das so machen. Das heißt, ich arbeite eine Stunde irgendwas für jemanden und krieg sozusagen eine Stunde Zeit, so einen Schein für eine Stunde Zeit. und kann das bei jemand anderen einlösen. Das heißt, ich muss nicht automatisch bei dem Gleichen das einlösen, weil sonst kann ich immer nur von der anderen Frau Marmelade kaufen, weil ich auf das Kind aufpasse. Und Zeit ist eine super Währung. Und deswegen macht man es nach Zeit. Okay, weil du dann ersparst du ja, dass der eine vielleicht 110.000 genau, Euro du hast kein, Programmieren kriegt und der andere nur 20.000 für Kinderhutschen. Sondern da ist alle Arbeit gleich viel wert, weil es nach Zeit abgerechnet wird. Du hast keine 10 Euro, sondern du hast eine Stunde. Ja, das klingt schon cool. Aber du hast es halt trotzdem entkoppelt. Ob du jetzt in Stunden oder in Euros rechnest, ist ja im Prinzip, das wollte ich gar nicht aussehen. Ja. Der Euro hat... Also der und du hast ja trotzdem Geld einen Zettel in der Hand. Ja, eben. Das ist steht halt was anderes drauf. Ein Schuldschein, weil der Zehner ist auch ein Zettel, auf dem was draufsteht, der keine 10 Euro wert ist. Was ja eh von der Idee her schon mal krank ist. Ja, es ist ja eigentlich im Prinzip das Gleiche. Ja. Also dieser, die Idee ist, weiß ich nicht, also die Idee vom Geld ist ja, dass du das einfach entkoppelst und etwas anhaltbaren Wert draus schaffst. Weil wenn ich jetzt ein Merlenbauer, also Karottenbauer bin. Merlen heißt das bei uns daheim in Oberkärnten, sagt man Merlen dazu, gell? Dann ist meine Arbeit, also ich stecke da ein ganzes Jahr Arbeit ein dafür, dass ich einen ganzen Kanister voll mit Karotten habe, oder sagen wir Erdäpfel, das geht besser, weil dann sparen wir das, die dann aber halt nur begrenzte Zeit halten, muss ich meinen. Weil die wäre früher oder später, also ich muss die schneller wegkriegen und dadurch habe ich einen Zeitdruck, weil die werden ja kaputt mit der Zeit. Ja, oder du machst das ein. Ja. Oder du machst Kartoffelpüree oder so. Und du hast das Ende. Ja, Flocken und sowas, ja. Ja, jetzt war, wir habt das ja schon, ihr habt die Metapher ja schon umgestellt. Ja. Vorher zeitbewusst. Ja, ich glaube, es ist schon anders. Weißt du, deswegen ist das mit Geld, etwas, das nicht ablaufen kann oder das nicht verdirbt, schon eine geschickte Idee im Großen und Ganzen. Ja, aber es gibt das Problem. Nein, das Problem sind Zinsen und sein Schaß und dass das Geld immer mehr wert wird. Alles und wenn drumherum. Ich dir Geld borg, dann bist du in meiner Schuld und so pipapo. Das ist mir ja, schon klar. Ja, unter die Anhäufung von Geld. Also es irgendjemand daheim unterm Kopfpuls dann in meiner Vorstellung ganz viel liegen hat und das die letzte Schokobanane ist ja viel mehr wert als die erste Schokobanane. Schon? Aber die erste schmeckt besser. Ja, weil nach der letzten ist das schon schlecht. Mir ist schon vorher schlecht gewesen. Ja. Wollte sie haben. Dann ist die mittlere. Ah, die Drogen beginnen schon zu wirken. Nein, ich wollte sie haben. Also die Schokobanane. Ich bin einfach botschert. Ja, das ist okay. Ich habe aber auch schon ein paar wieder dagegen geklopft. Also. Ich werde. Haben wir das Thema schon abgeschlossen? Also die Bank? Nein, die wir Bank. Sind noch immer voll in der Gemeinwohl drin und Geld und Zinsen und so. Nein, ich will auf alle Fälle eine emanzipierte Bank haben, die. Sowas gibt es ja in Deutschland schon, ne? Die GLS-Bank, die Umweltbank. Nur bei uns gibt es sowas eben nicht. Es gibt sowas irgendwo, beziehungsweise. Ich habe aber, das ist schon Jahre her. Die Steiler Bank, die ist christlich. Vor ganz vielen Jahren eine Dokumentation gesehen, wo sie einen interviewt haben, der in einem Dorf eine Bank betreibt, mehr oder weniger. Irgendwo in Österreich. Hat der Lizenz? Hat er. Er hat nur beschlossen, wenn es nicht sogar eine Zweigstelle von der Reika oder so war, der gesagt hat, den ganzen Blödsinn macht er nicht. Bei ihm kann jeder ein Sparbüchel haben. Aber es gibt keinen Kredit, es gibt alles andere rundherum nicht. Diese ganzen Zusatzsachen bietet er einfach nicht an. Kein Girokonto. Genau. Oje. Und es gibt klassisch, man kann das Geld hinbringen, er passt drauf auf das Geld und dann kann man es wieder anholen. Das hat sich noch ein Wirt da, der einen Sparverein betreibt, glaube ich. Und so circa läuft das. Naja, diese Sparvereins-Dinger sind ja, da wirfst du ja rein. Jedes Monat und dann wird das ja auf die Bank kommen. Als kleines Kind habe ich immer gedacht, dass diese Sportvereinskastel im Gasthaus. Die wären ja viel zu klein, ne? Nein, das ist ja alles ein einzelnes Fach. Ich gedacht, du schmeißt die rein und das kommt dann alles zusammen. Alles zusammen. Nein, das ist ein einzelnes. Ich habe das gesehen, ja. Ich bin nämlich immer reinschmeißen gegangen als Kind. Ja, das ist schon cool. Nein, ich meine, der Raiffeisenkerl, der Herr Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der war ja ein netter Mensch. Der war ja cool. Ich meine, so wie jetzt. Ich kann das heute noch nicht aussprechen. Ich habe das als Kind nicht sagen, so wie manche nicht cool. Staubsauger sagen können. Oder Regisseur habe ich das Wort nicht sagen können. Das jetzt nicht. Du hast Regisseur nicht sagen können? Nein, manche kennen. Ich kann Regisseur habe ich schon sagen können. Aber? Das andere habe ich nicht sagen können. Da habe ich mal Reiseifen gesagt. Reiseifen. Und war mir nie sicher, wie es heißt. Weil Reis war so naheliegend irgendwie. Eisweiß. Ich habe gedacht, dass das Reifeisen ist, eben dieses, das Giebelkreuz ist das Reifeisen und das ist ein landwirtschaftliches Werkzeug. Wird wohl ein gutes Eisen aus Reifen oder so. Ja, nein, sie sind in der Mehrzweckhalle. Mühldorf ist das Logo dort gehängt. Mühldorf. Mhm. In der Mehrzweckhalle und da ist das immer gestanden, da habe ich dann inzwischen noch einmal nachgeschaut. Aha. Sind solche Logos Identitätsstiften zu einem gewissen Maß, wenn man es mit der Jugend zum Beispiel verbindet? Zum Beispiel, wie ich erfahren habe, ich habe mal ein T-Shirt gekauft von Austrofett online und da habe ich es auch noch auf die Reika noch irgendwo in Österreich überweisen müssen, das Geld. Ja? Habe ich auch gut gefunden. Der hat ja Hartlauer T-Shirt, ja, weil er erste Platten im Hartlauer gekauft hat. Austrofett. Was war das für eine? Was, die Platten, die erste? Mhm. Er wollte die Aquin-Platten kaufen, natürlich, Austrofett und so, hat dann aber, hat sich das Geld zusammengespart, ist extra mit dem Radl hingefahren, sofern ich mich da richtig erinnere, man kann es eh nachlesen in irgendeinem Buch. In welcher Stadt ist er noch hingeradelt? Und dann, keine Ahnung. Sicher noch Steyr. Wahrscheinlich. Und warum noch Steyr? Dann... Also nein, die ist immer Steyr, die nächste größere Stadt in Oberösterreich. Ach so, eh so, ja. Also, wenn ich nicht mitkriege. Und... dann hat er aber blöderweise auch andere Platten kaputt gemacht. Hat beim die dann Hartlauer kaufen müssen. Hat die beim Hartlauer, genau, hat die kaputt gemacht und hat die dann kaufen müssen. Er wollte sich was anderes kaufen und er hat die Queen-Platten kaputt gemacht, so war es. Und hat die kaufen müssen und so ist er dann auf Queen gekommen und vorher hat er irgendeinen anderen Blödsinn gehört. Wenn die Platten kaputt war, dann kann er sie nicht mehr hören. Naja, aber irgendwie ein Teil hat es noch gespielt oder so, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe, die habe ich versehentlich im Auto liegen lassen. Und die hat dann so eine Welle gehabt. Ja, das ist mir aber passiert. Echt? Eine Welle? Ja, ja. Was war die erste Platte? Das war eine Remix-Maxi von der damals Indie-Rock-Band Red Red Rosary. Never heard. Die jetzt teilweise in anderer Besetzung Sofa Surfers heißen. Ah, okay. Meine erste Platte, die in der Sonne geschmolzen ist, war Schorsch Kamerun. Aha. Den wir alle kennen von den Güldenen Zitronen. Eben dieser, ja. Genau. Und zwar wir haben ein neues Album, oder? Ein Best-of-Album. Ja, ja. Sehr, sehr. Ich bin nie so in die Goldenen Zitronen reingerutscht. Ach doch, doch. Ich bin immer voll reingerutscht. Ja. Ich war schon bei etlichen Konzerten dabei. Weiß ja, gell? Und einmal von dir ein Video kriegt, gell? Ich war mal in Krems bei denen. In irgendeiner Kirche in Krems. Vlogging a Dead Frog, oder? Meinst du das? Weiß ich nicht. 18. September 2015. Das ist, glaube ich, ziemlich frisch. Oder zwei Alben hintereinander ausgeschossen innerhalb von einer Woche. Klatsch. Produzieren. Ich glaube, es ist das Best-of-Album. Schorsch Kamerun. Schorsch Kamerun hat auch Theaterprojekte. Mhm. Und hat, glaube ich, nur eine Hauptschule besucht. Ja, das haben viele. Hauptschule. Hauptschule. Hauptschule. Was kommt raus? Wurscht. Ein Lehrer. Warum ändern Schlief? So hat sie geheißen. I found my gold, genau. Du hast mir ein Foto geschickt, oder? Ein Video vom Goldenen Zitronenkonzert. Weiß ich nicht. Von Wenn ich ein Turnschuh wäre. Echt? Wirklich? Na sowas. Wenn ich ein Turnschuh wäre. Dann. Na, es geht darum, was die für eine Fahrt ins Mittelmeer, gebe ich meine letzten Mittel her. Oh, das sind ja Monsterreime. Sehr, sehr trauriges Lied. Ja. Und das sieht mich, weil ich trinken muss. Ja, ist, immer über den Bosporus. Ja, Lautsprecher und Mikrofon ist so ein schönes Lied. Von der vorletzten Platte, wenn man die letzte Platte... Könntest du auch vorsingen? Ich habe den Text vergessen, aber es klingt super und es ist halt irgendwie... Das ist so ein richtiges Abgrenzungslied. Man kann das gut hören, wenn man zum Beispiel unter Leuten ist, die man nicht mag. Ja, genau, weil das ist immer so, weil der singt dann immer so Sachen und das ist mir jetzt peinlich und ich habe verloren und verlieren ist aber keine Chance. Scheitern, ich möchte gar nicht scheitern, weil Scheitern ist vielleicht gar keine Chance, sondern etwas sehr, sehr Intimes. Es macht halt neue Dinge, die man sonst immer verbindet, werden plötzlich in Frage gestellt. Bei mir auch so zumindest. Lieder für Menschen, für so Punkte in deinem Leben, wo du oder Situationen, wo du die Menschen um dich herum nicht magst. Echt Dodel, gib ich Gas zum Beispiel. Von Nein, das ist, kann ich nur lustig hören. Nein, aber bei mir ist es halt eher so ein Timecode. Für mich sind Lieder so So wie wenn ich jetzt einmal in der Woche laufen gehe, dann verändert sich die Gegend um mich, weil sie die Jahreszeit verändert. Und wenn ich jetzt verschiedene Lieder her, dann kann man meistens, mittlerweile her, nicht mehr so viel. Aber früher war das immer so, dass ich mich ganz genau erinnern kann, wann das Album produziert worden ist, wann es veröffentlicht worden ist und wie es mir da gegangen ist und was ich da gehört habe. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich so ein Lieblingslied gehabt von dem Film, der Film, der da 10 Jahre lang gedreht hat, wo der Dings mitgespielt hat. Das ist schon der Linklater-Film. Linklater-Film, genau. Nicht About a Boy. Nein. Boyhood. Hab ich nicht gesehen. Und der Song dazu, der war so toll. Und dann ist mir eingefallen, das war irgendwie 10 Jahre vorher, das war so eine Zeit, wo ich mit dem Walkman schon so irgendwie durch die Nacht gewandert bin, ins Wochenendhaus vom Nachbarn und habe mich dort auf die Veranda gesetzt und einfach Radio gehört, weil so in so einer gewissen Alper macht man solche Sachen. Und da habe ich gehört, dass der Radiosprecher sagt, ja, und das ist das Lied, mein Lieblingslied für dieses Jahr, und das war damals Urge Overkill, Girl You Be a Woman Soon, und das war 1994, ne? Wow. Also Pulp Fiction war das. Pulp Fiction, ja. Und ja, das ist halt für mich so eine Zeitmarke. Ist ja. Aber schon ein sehr cooles Lied, also das muss ich auch mal gesagt haben. Ja. Aber und es funktioniert ja ganz gut mit der Erinnerung. Ja, aber ich habe jetzt nichts Neues mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommt bei mir, Musik ist nur noch alt. Echt? Ja. Na, bei mir gibt es zwischendurch weniger als früher halt, aber es gibt schon. Ja. Also wenn ich das vergleiche mit Dingen, die mich früher beschäftigt haben, dann ist das einfach jetzt alles tot. Unterhaltung eigentlich nur mehr. Ja. Wirklich, also es ist alles nur noch Dudelei. Oh, weil dir einfach nichts Neues gefällt. Ich weiß es nicht, vielleicht. Vielleicht gefällt mir nichts Neues, vielleicht kenne ich nichts Neues. Ja, aber ich höre zu wenig Neues. Weißt du, ich habe ja irgendwann einmal, wie ich noch jünger war, da muss ja auch Nirvana habe ich gehört, das erste Mal, wie es gehört habe, das war voll geile Scheiße. Und haben mir halt alles reingezogen und habe es mir natürlich. Weißt du, einen ganzen Sommer lang habe ich 3 Alben Nirvana gehört, weil ich habe halt nur 3 Alben beim Kastner Öler im Spital, hat es halt nur die 3 Alben gegeben, die habe ich mir gekauft. Und eins davon bin ich relativ früh draufgekommen, dass es scheiße ist, und deswegen habe ich es dann nicht mehr weitergehört. Das ist das Unplugged in New York. Hast du auch einen Nirvana-Sommer in Erinnerung? Weil ich habe einen Nirvana-Sommer in Erinnerung. Aber das war, was wird es im Wesentlichen sein? 96, 97? Nein, ich kann mich sogar noch erinnern, wie das bekannt worden ist, dass der Kurt Cobain gestorben ist. Ich weiß noch ganz genau, wo das. Das war von Montag, glaube ich, oder ist erschossen, oder Dienstag, und am Freitag haben sie ihn praktisch gefunden. Ne? Mhm. Und das war Ray Cook's Most Wanted, der das dann gesagt hat ins Fernsehen damals. Ja. Von Freitag. Ich weiß auch, wo ich war. Und am Wochenende drauf war ein Konzert von Primal Scream und ich war nicht dort. Nee. Egal. Wo warst denn du? Du hast schon einen coolen Musik. Du warst der cooler Mensch in den 90er Jahren. Aber ich war halt noch 12 damals. Oder? Ich gehöre noch zu Generation X. Ich bin vor 78 geboren worden. Ihr seid schon Y. Ja, was wir sind. Naja, wir sind halt auch da, okay? Ich war im Friedhof in Bern. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, noch fertig erzählen wollte. Damals war das halt, ich habe mir das angehört und habe einen ganzen Sommer lang die Nirvana. Ja, aber wir hatten die Kasse. In Utero. Die In Utero und die blaue. Incesticide. Die mit dem Baby. Nein, die mit dem Baby. Nevermind. Die Nevermind, genau. Weil die Bleach und die Incesticide hat sich Spital halt nicht gegeben, weil das war Special Interest. Und deswegen habe ich es halt gehabt. Und ich habe die 2 Alben gehabt. Und ich habe dann wirklich von in der Früh bis auf Nacht Nirvana gehört. Beim Computerspülen, auf Kassetten gespült, beim Radlfahren, beim Moped fahren. Beim Spazierengehen, beim Verstecken vor die Eltern, damit immer sie nicht sehen, Text rausschreiben war dann bei mir immer. Das habe ich nicht gemacht. Text rausschreiben. Ich habe dann, meistens so im falschen Englisch, also das, was ich verstanden habe vom Englischen, habe ich halt mitgegrölt. Dann bin ich draufgekommen, ich weiß nicht, das so zeitlich zusammengepasst hat, wie wir das Internet gekriegt haben. Man kann die Texte im Internet aussuchen. Also damals war das ja noch so mit wo das Internet noch Geräusche gemacht hat, genau. Und ich habe aber, wie gesagt, 2 Monate lang Nirvana gehört. Bei der Arbeit, immer. Und jetzt ist aber nichts mehr, was mich so bäumt. Ey, ich hab das so wie damals mich Nirvana gebäumt hat. Und ich frage mich, war Nirvana gut oder war ich einfach nur 16? Das ist das, was ich mich frage. Ja, wahrscheinlich sonst hätte zum Teil die Computerspiele, ne? Oder die YouTube-Dinger. Bäumt mir auch nichts. Vielleicht bin ich einfach schon alt und ja, es hat sich verlagert, ne? Elefantenhaut, alles wurscht. Alles Elefantenhaut. Scheißegal. Ach so. Nee, ich weiß es nicht, aber damals war es schon, das hat schon, aber ist schon einen intensiveren Zugang zur Musik. Hat sie Geräusche machen wie ein Elefant? Nein. Kann man nicht. Ich probiere es ja gar nicht einmal. Nein, ich probiere es. Ich weiß, dass ich scheitern werde. Kannst du Geräusche wie eine Biene machen? Muss, muss, muss. Rückwärts, gell? Ja, das war die Witzrakete. Gibt Menschen, die haben Angst vor den Wörtern, die vorwärts und rückwärts gleich. Anagramme, Palindrome. Palindrome. Anagramm, was ist ein Anagramm dann? Anagramm ist, wenn du es schüttelst, oder? Das kommt der Wort aus. Alois Mock. Schütteln. Das war als Kind meine Erklärung, wenn Erwachsene gesagt haben, Politiker haben einen Schuss oder so. Ah. Habe ich mir gedacht. Was meint der? Also deswegen. Ah ja, das habe ich recht gehabt. Anagramm bezeichnet ein Wort, das aus einem anderen Wort durch Umstellung per Mutation der einzelnen Buchstaben oder Silben gebildet wurde. Wollt ihr Beispiele hören? Bitte. Gibt es jetzt keine. Na, warte mal. Ja. Die Wikipedia bietet mir zumindest nichts, was ja, man einfach auslesen kann. Ja, aber Palindrome sind ja viel lustiger, finde ich. Aber es gibt Menschen, die davor Angst haben vor Palindromen. Hm. Ja, ich weiß nicht mehr, was Palindrome sind. Palindrom ist Radar, Anna, ein mit okay. Gazelle, zack, im Regen nie und so. Diese Sachen. Und ein Anagramm ist halt, wenn du zum Beispiel aus Frau Inge C. Sonst aus reine Schornsteinfegerin machst. Also die Buchstaben einfach durchgemischt. Genau. Und ein anderes Wort draus machen. So was hat David Bowie in die 70er Jahre gemacht. Also das genau. Cut-up-Technik. Dass du halt aus Axel Alex machst. Aber ist so cool. So, sagt die nein, deswegen Palindrome sind cooler. Viel cooler eigentlich. Ja, eben. Sag ich ja. Gibt sicher eine Liste. Wie sind wir jetzt auf dieses moribunde Thema gekommen? Was, ist was cooler ist? Also, ein Ranking. Ranking? Was Palindrome sind cooler als Anagramme. Ah, definitiv. Ja. Liste deutscher Palindrome. Wir können jetzt an die restliche Sendung einfach Palindrome vorlesen. Nein, bitte nicht. Ich würde jetzt gerne nur ein paar persönliche Anna, Dinge wissen. Alula. Bob. Was würdest du gerne wissen? Bob. Lass ihn einfach weiterreden. Dioid. Ebbe. Ekze. Ege, Ehe, Elle, Emme, Enne, Esse. Bitte was? Enne, Enne, Enne, Esse. Gag. Super Gag. Exoskelett lese ich da. Achso, ja, das ist auch noch von mir. Aber Exoskelett für Querschnittgelähmte erhält Marktzulassung. Das die sind persönliche Sachen, die du wissen möchtest. Federer Drack. Nein, ich finde, die Liste ist einfach zu alt, weißt du, Mann. Ja, stimmt, das war 2014 im Juni schon. Wann hast du die Listen geschrieben? Ja, ich habe das nur da einiges da angefangen. Ich würde gerne über den Juni 2014 sprechen. Was habe ich im Juni 2014 gemacht? Ich weiß nicht. Ah, na, da bin ich beter gegangen, weil du mich nicht reden hast. Nicht reden. Ich merke immer mehr, dass ich immer so zeitweise mich mit Sachen beschäftige, die gerade für mich wichtig sind. Das Semester, ja. Entschuldigung. Die mich gerade beschäftigen. Zum Beispiel vor einem halben Jahr war es zum Beispiel die Lärmbelästigung in meiner Wohnung, dass durch die Fenster dauernd die Autos gehört haben und das hat mich sehr, sehr beschäftigt und dann habe ich dann irrsinnig lang viel Zeit investiert und recherchiert und so, was man da machen kann und so. Habe mich eigentlich immer im Kreis bewegt und dann hat sich das verlagert wieder in was anderes und momentan bin ich so in der Schwierigkeit, dass mein Telefon schon ziemlich am Abstinken ist und ich mit dem Betriebssystem sehr, sehr zufrieden bin. Selfish heißt das. Und ich aber auf der anderen Seite gerne ein Dual-SIM hätte. Und Dual-SIM gibt es aber leider nur Android-Geräte. Ne? Und das beschäftigt mich momentan sehr, sehr, sehr, sehr, was sehr. Hast du für ein Telefon? Was ist Selfish für ein Betriebssystem? Selfish ist ein Betriebssystem. Und zwar von der ehemaligen Nokia-Gruppe, die jetzt Yola heißen. Da geht's aus. Ich wollte auch gerade den Bus nehmen, ehrlich gesagt. Ich kenne das nicht. Nein, ich kenne eigentlich nur iOS und Android. Nein, es gibt noch was anderes auch. Okay, ja, ein Windows Phone. Ja, und es gibt ja noch was anderes auch. Und Selfish. Dann noch was anderes. Ubuntu. Ich habe sogar ein Ubuntu-Telefon. Du hast doch ein Fairfox, oder? Ich habe ein Fairphone, aber das hat andere Fairfox. Ein kleines Füchschen. Ja, ein Failphone ein bisschen. Aber es ist ganz cool, ja. Es ist schwer und man kann jemanden damit erschlagen, aber ich finde es super eigentlich. Ja, aber im Notfall. Es ist ziemlich dick eigentlich. Es ist ziemlich, ja, aber das ist deswegen dick, weil mein Karten drin ist, mein U-Bahn-Ticket. Ich weiß nicht. Ich habe auch Ubuntu-Telefon. Ich steige auf sowas ziemlich schnell ein. Ich habe mir auch das Ubuntu-Telefon gekauft und das ist ja wirklich ein Fail gewesen. Also, Ubuntu ist noch nicht marktreif. Ja. Weil ich will halt haben, dass die Dinge funktionieren. Es tut mir leid, aber ich bin einfach so. Ich will haben, dass sie funktionieren. Schlagt mich dafür, ist kein Problem, aber ich will haben, dass sie funktionieren. Und ja, das hat halt mit Ubuntu nicht funktioniert, weil Ubuntu halt noch nicht funktioniert. Es ist short. Ich finde ja die Idee super, aber es funktioniert nicht. Und was ist jetzt Selfish? Selfish also, was gibt's da? Was, warum bist du mit dem Betriebssystem? Ich stelle mir das so vor, als wärst du da schön. Es ist schön, ja. Ist. Zum Anschauen. Es ist wunderbar. Es ist sehr, sehr flüssig. Du kannst mehrere Applikationen öffnen. Du kannst sie. Oh je. Oh je. Au, du hast mir gerade wehgetan. Oh je. Nein, ich brauche Wasser. Lustig. Naja, und ich möchte einfach dabei bleiben. Aber es wird mir nicht gerade einfach gemacht. Vielleicht würde ich das ein bisschen überdramatisieren, dass man mit einer 3G-SIM-Karte. Danke. Mobiles Internet relativ günstig kaufen kann. Auf der anderen Seite muss man, wenn man telefoniert und am Telefon dann noch Bandbreite oder 3G haben möchte, zahlt man verhältnismäßig viel und man braucht eigentlich immer beides und ich wollte eigentlich alles zusammenlegen. Deswegen 2 SIM-Karten, ein Telefon, alles in einem, fertig. Aber leider spielt es nicht mit dem Betriebssystem, was ich gern hätte. Naja, und das beschäftigt mich momentan. Und was wäre denn Android? Weil es so zäh ist und so langsam und es nervt mich. Aber du hast Dual die Möglichkeiten. Stimmt, ja. Dual. Ja. Ich bin ja noch kein Patzel. Ja. Stimmt, und deswegen sehen wir auch deine ganzen Tätowierungen da. Ich meine, mehr so technisch. Verstehe, ja. Deswegen will ich auch, dass es funktioniert. Schlagt mir dafür, Hansi? Nein, ich schlag dich sicher nicht. Wo kommen wir denn da hin? Naja, ich würde nur sagen, wir haben schon 1 GB, gell? Ui, so viel? Hm? Passt schon aufs Handy nicht mehr auf. Nein, das wird ja noch zusammengerendert und so. Na wunderbar. Ja, schön, dass ich euch da gehabt habe. Wollt ihr noch was sagen? Ach, haben wir hier schon vergessen? Fertig? Tschüss, nein. Es geht. Reicht jetzt. 1 GB? Das ist, ja, 1,20 GB. Wer hört sich das an? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, es ist so. Ich weiß es nicht. Es ist, ich würde es nicht gemeinsam zu unseren Hörer und Hörerinnen. Moment, da will ich es mir auch noch nicht anhören. Aber wenn man keine Freunde hat und gerne interessante Diskussionen, mehr still ist, so, dann kann man sich das so, kann man sich hinsetzen, kann man. Folgende Zutaten braucht man: Glasl Wasser, Tee, Kaffee, Finn Crisp und Schokobananen und Stroopwaffeln. Mhm. Und dann kann man einfach einen Abend mit uns verbringen. Stimmt eigentlich. Man kann zwischendurch einreden, wir sollten zwischendurch so Pausen lassen, wo jetzt jemand was sagen kann. Zum Beispiel könnte man sagen, in deutschen Hotels kann man gut frühstücken. Kann man sagen. Kann man sagen. Aber wir reagieren. Wir reagieren nicht drauf. Außer man sagt das, was man halt gerade gesagt hat. Was jetzt dann weiter? Ja. Das war jetzt wieder so ein Moment, wo man was sagen kann. Das war so ein Moment, ja. Wir müssen mehr solche Momente einbauen. Okay. Und dann sollte man sich ja unbedingt so Figuren an die Wand picken. Das ist auch schon, als wären Menschen da. Den Brilli-Bald zum Beispiel. Kennst du den Brilli-Bald? Den Brilli-Bald kenne ich nicht. Da. Bei jedem kinderfreundlichen Optiker. Eine kinderfreundliche Brille. Das ich finde den anderen Aufkleber schöner. Latein? Nein, danke. Ja, stimmt. Das ist eine Aktion der sozialistischen Jugend. Mhm. Da war Kreisky noch an der Macht. Schülerzeit. Wie das aufgeklebt worden ist. Ja, aber Brillen. Latein. Ich finde Latein für den Arsch. Ja, habe ich nie gehabt, habe ich nie gehabt. Ich hab's gehabt und ich find's für den Arsch. Ich hätte viel lieber Französisch gelernt. Spanisch oder Türkisch. Ja? Aber du kannst jetzt Französisch reden, gell? Aber ich beneide euch dafür, dass ihr Italienisch könnt. Könnt ihr euch Italienisch verabschieden? Arrivederci. Buonanotte, kann man sagen. Aber kommt drauf an, wann man es hört. Wann man es hört. Das ist ja zeitsouverän. Das heißt, müssen wir nicht sagen. Deswegen sagen wir Arrivederci. Mhm. Eigentlich, nein, wir sehen uns ja nicht. Auf Wiederhören müssen wir sagen, oder was heißt denn hören? Ciao a tutti! Ciao a tutti. Ciao a tutti.